sah Cassandra an der Haltestelle unter den Wartenden, die, noch als sie den Bus bestiegen, lachten und die Köpfe schüttelten über das, was die Verschleierte ihnen geflüstert hatte. Cassandra stieg nicht ein. Und als dann das Taxi kam, öffnete ich ihr die Tür, und als ich sie fragte, was sie den Wartenden geflüstert habe, schlug sie den Schleier zurück, dass ich ihr schönes, altes Roma-Gesicht erblickte und ihre zwei Reihen Zähne aus purem Gold. Weinte sie oder grinste sie? Oder war es ein stummer Schrei? Die Fahrt jedenfalls ging nach Mölln.